Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 159. Adam und Seth in Bedrängnis und Prüfung. Und der Adam vom Seth geleitet, während die anderen fünf die Eva umgaben und sie schützten vor der Annäherung der wildfremden Gäste und ganz besonders vor den Schlangen, vor welchen die Eva sich gewöhnlich am meisten entsetzte, kam endlich ziemlich mühsam sich durch die schon zahlreich gewordenen allerlei fremden Gäste windend auf den alleinig noch freien Platz, wo sich die vier befanden. Als er nun beim Abedamm anlangte, wollte er reden, brachte aber fast kein Wort vor lauter Angst über seine Lippen. Der hohe Abedamm aber kam ihm zuvor, sah ihn überaus freundlich an und sagte: Adam, du suchst unsichere Hilfe. Sieh in dein Herz, und du wirst statt der unsicheren wohl gar bald die sichere finden. Hat denn Emanuel euch nicht alle gesegnet und hat euch allen den sicheren Ort angezeigt, wo er allzeit zu finden sein wird? Siehe, hättest du ihn da gesucht, so hättest du ihn auch schon lange gefunden, und er hätte dir schon lange seine hilfreiche, mächtige Hand gezeigt und gereicht und hätte also durch dich auch schon allen geholfen. Allein, du hast ihn als Erstling aller Menschheit noch nicht gesucht am bestimmten Orte. Daher tu jetzt, was du versäumt hast, in aller Liebe und im vollsten Vertrauen. Und auch du wirst dich dann gar bald überzeugen, wie euch allen Emanuel und mit ihm alle Hilfe überaus nahe ist. Und der Adam tat, wie ihm der hohe Abedamm geraten hatte, und fand aber auch alsbald, was er schon lange hätte finden können. Er blickte voll Reue und Freudentränen empor zum Abedamm und wollte zu reden und zu bitten anfangen. Allein der Abedamm sagte zu ihm: Schweige bis morgen, sei heiter und habe keine Furcht, denn es wird niemanden auch nur ein Haar gekrümmt werden, denn ich bin ja darum mitten unter euch. Verstehe es. Amen. 24. November 1841. Nach solchen Worten Abedams des Hohen wurde der Adam völlig ruhig in seinem Herzen, dankte inbrünstig in sich dem Neuerkannten und kehrte dann wieder vom Seth geleitet alsbald auf seinen vorigen Platz zurück. Dieser Rücktritt auf seinen vorherigen Platz war jedoch nicht also unbeschwerlich, als sich's etwa jemand vorstellen möchte, sondern da wurde Adams Beharrlichkeit, sein Mut und Vertrauen, wie man zu sagen pflegt, auf eine wahrhafte Feuerprobe gestellt, und seine Liebe und sein Glaube mussten hier eine ganz sonderbare Versuchung bestehen, welches alles in Folgendem bestand. Als er kaum drei Schritte auf dem Rückwege vom Abedamm sich befand, siehe, da brachen auf einmal lichterlohe Flammen aus der Erde hervor, also zwar, dass sie ihm den Rückweg gänzlich absperrten. Er erschrak darob zwar heftig, dachte aber auch schon also gleich an die letzten Worte Abedams, der da sprach: Ich bin darum unter euch. Und so sprach er zu den Flammen: Im Namen dessen, der unter uns ist, sage ich dir, dass du erlöschest und mir nicht den Weg versperren sollst, dahin, wo ich zu gehen habe. Und die Flamme war ungehorsam und schlug nur noch desto heftiger empor. Da entsetzte sich Adam und ergrimmte über den Ungehorsam der Flamme vor dem Namen des Herrn und sprach alsbald in einem sehr heftigen Tone zur Flamme: Höret, Wässer der ganzen Erde und auch ihr aller Himmel, stürzet jählings über dieses Scheusal, das da ist stumm und voll Ungehorsam gegen des Herrn Name, und vernichtet es wohl erstickend auf ewig. Aber es wollte auch keine Wässer kommen, auf dass sie erfüllten den Willen Adams. Da nun der Adam sah, dass damit der ungehorsamen Flamme nicht zu machen war, so sagte er zum Seth: Versuchen wir einen anderen Weg, und die Flamme soll brennen, solange es dem Herrn gefällt. Und sie wendeten sich rechts, wo noch keine Flamme aus dem Boden loderte und auch keine zu lodern begann. Dafür aber züngelten dem wandernden Adam wenigstens 30 vollkommen ausgewachsene, riesige Schlangen entgegen, und er musste nun schon wieder Halt machen und konnte unter gar keiner Bedingung weiterschreiten. Er wendete zwar auch hier die Kraftworte an, allein sie blieben wie beim Feuer, also auch hier ohne Erfolg. Und als er heftig ergrimmte über dieses Geschmeiß, siehe, da fing eine Schlange ihren Rachen weit aufzusperren an und tat eine Bewegung gegen ihn, aus der der Adam alsbald die schlimme Absicht des Ungeheuers merkte, sich darob abermals entsetzte und eilends zurückwich. Darauf aber sagte er zum Seth: Siehe, auch hier ist uns der Weg auf das Scheußlichste versperrt, aber den Mut, das Vertrauen und den Glauben nur nicht aufgeben und in der Liebe zu dem Herrn recht festhalten sein heiliges Wort. Und also muss es doch wenigstens auf der linken Seite gehen, denn dort bemerkte ich noch kein Hindernis. Und darum in des Herrn Namen nur frisch drauf los, ehe noch ein Hindernis uns auch dieses Pförtchen stopfen möchte. Als sie nach wenigen Schritten auch da angelangt waren, siehe, da fanden sie den Weg von allerlei Ungeheuer verrammelt, und also zwar, dass da an die Möglichkeit eines Durchganges ganz und gar nicht mehr zu denken war. Da blieb der Adam stehen und fragte den Seth: Was tun wir jetzt? Aufs Wort gehorcht uns kein Ding mehr, und also mit Gewalt durchzubrechen ist eine reinste Unmöglichkeit. Und doch hat der Adam mir befohlen, mich wieder zurückzubegeben auf meinen Platz. O, du meine alte Hütte, du, was für einen Wohnplatze für das verschiedenartigste allerlei bist du in einer so kurzen Zeit geworden. Seht, was meinst du denn? Da wir unmöglich irgendwo durchbrechen können, wie wär's denn, so wir uns wieder zurückmachten zum großen und heilig mächtigen Abedam, dessen wunderliches Licht noch immer diese Hütte erleuchtet? Ich glaube, er wird uns nicht von sich weisen. Der Seth aber entgegnete dem Adam sagend: Ich glaube, da wir schon einmal bei ihm waren, so hätten wir uns nicht also gleich abspeisen lassen sollen, sondern bei ihm bleiben oder ihn doch wenigstens bitten, dass er mit uns gegangen wäre, so hätten wir uns alle diese Mühe erspart. Darum ist freilich jetzt auch wohl die höchste Zeit, zu ihm zurückzukehren, denn sonst könnte uns gar leicht der Weg zu ihm zurück auch abgeschnitten werden. Und dann wäre das zweite Übel größer denn das erste. Und der Adam sagte wieder dem Seth entgegen: Ja, ja, lieber Abel, Seth, du hast ganz vollkommen recht, solches könnte wohl sehr leicht geschehen. Daher ist eine schnelle Umkehr das Beste. Und also gesagt und getan, sie kehrten um. Aber was dem Seth ahnte, das war auch schon vorhanden, und sie konnte nun weder einen Schritt vorwärts noch rückwärts machen. Zu rufen war nun auch unmöglich mehr, denn das Getöse der Flammen, das beständige Geheul der Tiere, das Toben, Sausen und Brausen der Orkane, die mächtigen Donner und dergleichen tausenderlei mehr machten endlich, dass da niemand mehr sein eigenes Wort verstand. Und so waren Adam und Seth nun ganz umringt von doppeltem Feuer und links und rechts von Bestien aller Art. Sie sahen sich für einige Augenblicke wie verloren an. Jedoch ermannte sich Adam und sprach im Herzen: O Emanuel, O Abba, o Abedam, sieh gnädigst an unsere große Not. Führe uns nicht in größere Versuchungen mehr, sondern erlöse und befreie uns von diesen und allen anderen Übeln, welche uns auf was immer für eine Art durch deine gnädigste Zulassung jetzt schon heimgesucht haben und jetzt über unsere Häupter stehen und uns auch noch für der heimsuchen möchten und verwirren unsere Herzen. O Jehova, du heiliger, liebevollster Vater, erhöre mich und lass mich dann in Frieden ziehen, leben und sterben, wie es immer dir wohlgefällig ist. Amen. Ende dieses Kapitels.